1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr. Herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ja, eine neue Woche und das heißt, eine neue Talkwoche beginnt auch wieder und ich bin sehr gespannt auf euch und eure Themen, eure Anrufe, eure Anliegen. Und so fangen wir dann gleich heute auch mit einer freien Themennacht wieder an. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Ulrike und Ulrike ist 60 Jahre alt. Guten Morgen, Ulrike. Ja, hallo Domian. Hallo. Ich bin Krankenschwester von Beruf. Ja. Und ich arbeite noch nebenher im Fitnessstudio. Normalerweise wäre ich jetzt schon zurück. Im Fitnessstudio? Aber, ja, aber ich gebe dort Putzen. Ach aber so. Ich muss jetzt nachher noch gehen. Du arbeitest nachts als Putzfrau im Fitnessstudio? Ja. Warum diese Doppelbelastung? Das ist ein 400-Euro-Shop. Und das macht mir eigentlich ganz noch Spaß. Aber das ist doch eine Belastung. Du bist Vollzeit Krankenschwester, ein anstrengender. Nee, ich bin in Rente dieses Jahr. Ach so. Ich bin dieses Jahr in Rente. Ah, verstehe. Ja, ich bin in Rente. Verstehe. Mhm. Was ist dein Thema? Weswegen mein Thema dran? Ist, ja, im Juni ist meine Tochter und mein Schwiegersohn und das Enkelkind sind in Urlaub gefahren nach Griechenland. Mhm. Und 10 Tage und dann kamen die zurück. Und da hat das Enkelkind, das ist 2 Jahre alt, hat ein bisschen gehumpelt. Und ging dann so 8 oder 10 Tage lang. Mhm. Und dann hat meine Tochter gesagt, oh, ich muss doch mal mit ihr zum Orthopäde. Ja. Und man hat auch gesehen, dass es am oberen Oberschenkel ein bisschen dicker wurde. Ne? Ah, ah. Es war wie so ein kleines Ei. Ja. Und dann ist sie zum Orthopäde und dann hat der Orthopäde was auf die Überweisung geschrieben und hat meine Tochter in eine Uniklinik geschickt, um sie ganz durchchecken zu lassen. Mhm. Und da waren die dort ein paar Tage und haben dann alle Untersuchungen gemacht und dann bekam sie auch in Narkose eine Computertomographie. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, dass sie ein Sarkom hat, also Krebs in dem Oberschenkel. Ach. Haben die da festgestellt. Das kleine Kind hat Krebs schon im Oberschenkel. Im Oberschenkel. Und das wurde dann immer dicker. Das war Kindskopf groß nachher. Mhm. Und dann hat man dann angefangen, dann ist meine Tochter dann in eine andere Uniklinik. Und da bekam sie, also sie bekommt jetzt morgen noch den letzten Block Chemo. Mhm. Also sie bekam 6 Block Chemo. Hat man denn diesen Tumor rausoperieren können? Nee. Den kann man nicht rausoperieren, denn wenn der rausoperiert wird, dann gehen die Sehnen und die Venen, werden da verletzt. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, also sie wird dann ihr Bein nachziehen und das wäre nicht mehr stabil. Mhm. Und jetzt sind sie überwiesen worden nach Münster. Ja. Das haben sie aber schon vorher gesagt gekriegt, das ist die letzte Entscheidung. Mhm. Und jetzt bekommt sie das Bein abgemacht. Och. Also bis zum Oberschenkel. Ist das schon passiert oder wird das passieren? Das passiert jetzt am 6. Dezember. Also, und sie muss dann in Münster bleiben bis zum 21. Dezember. So einem kleinen Kind wird das Bein amputiert? Ja, das wird amputiert und da bekommt sie unten an den Stumpf, kriegt sie dann den Fuß angenäht, damit man nachher eine Prothese kann dran machen. Aber ich habe es ja so verstanden, dass das ganze Bein unter- und Oberschenkel amputiert wird. Ja, ja. Weil der Tumor ist im Oberschenkel. Ja, der ist im Oberschenkel. Das ist schon ein großes Stück. Ne? Und der Fuß kommt dann an den kleinen Stumpf quasi? An den kleinen Stumpf, dass er nachher eine Prothese kann tragen. Geht das dann einfacher, wenn der Fuß da dran ist? Ja, das ging dann besser. So haben die Ärzte das erklärt. Mein Gott, ist das traurig. So ein kleines Kind, so eine schwere Erkrankung und... Ja. Du bist Krankenschwester, das ist doch wahrscheinlich sehr selten, oder? Ja, es ist also sehr selten. Ich glaube, in Deutschland ist das, glaube ich, das einzige Mal, wo sowas passiert ist. Und bist du ganz sicher, dass man wirklich alles überlegt hat? Ja, man hat alles ausgeschöpft. Man könnte jetzt natürlich, haben die Ärzte gesagt, ihr noch weiter Chemo geben und Bestrahlung. aber dass die Chemo mit der Bestrahlung... Ja, da ist auch sehr belastend für so ein kleines Kind. Ja, nee, da kann auch noch mal Krebs kommen und der kann bleiben und dann kann sie sterben. Und diese Operation ist vollkommen unmöglich. Also ich würde jetzt mal so als medizinischer Laie sagen, vielleicht lieber ein erlahmtes Bein als gar kein Bein, oder? Ja, ja. Also sie hätte das lahme Bein hätte sie immer nachgezogen. Also sie hätte keinen Stand mehr auf dem Bein, wenn sie da was gemacht hätte. Also hast du denn das Gefühl, dass deine Kinder, deine Tochter richtig gut beraten wurden medizinisch? Ja, ja, schon. Also du bist auch, so traurig das ist, davon überzeugt, das muss jetzt gemacht werden. Ja, es muss gemacht, das ist die letzte Chance. Ne? Wie geht denn deine Tochter damit um? Meine Tochter, die nimmt das im Moment sehr gelassen, weil sie auch immer mit dem Kind ganz alleine 4 Tage in die Uniklinik fährt, zu den Chemoblöcks. Und dann kennt die sich jetzt auch schon ein bisschen aus, ist jetzt medizinisch auch schon ein bisschen bewandert. Das Einzige, wenn man davon tröstlich reden kann, das Einzige, bisschen tröstliche ist, dass das Kind so klein ist und jetzt dann damit aufwächst und ja, sie wächst damit auf. Nichts anderes kennt dann. Ja, also das Schlimme ist dann, wenn sie dann nachher aufwächst, das wird ja dann auch eine Marathonoperation und die werden das dann, so wie meine Tochter mir das gesagt hat, das eingipsen. Zuerst wird das noch eingegipst dann nach der Operation. Der kleine übrig gebliebene Stumpf. Das wird dann eingegipst. Warum? Weißt du das? Weißt du warum? Das weiß ich nicht, warum. Das weiß ich nicht. Ist denn die Chance sehr groß, wenn jetzt das kleine Beinchen amputiert wird, dass der Krebs dann ganz raus ist aus dem Körper? Ja. Oder besteht doch Sorge, dass es irgendwie... Nee. Die Chance ist groß, dass es vorbei ist dann. Ja, dass es vorbei ist. Sie muss dann halt... es ist halt ein Rieseneinschnitt in ihr Leben. Und sie kann sich schon nicht dazu äußern. Ich weiß das gar nicht, wie häufig es ist, dass Krebs, außer Blutkrebs vielleicht, Leukämie, aber bei kleinen Kindern... sowas hat auch so noch nie jemand gesehen. Mhm. Das war am Schluss, hat die das am Bein gehabt, wie ein kleiner Kinderkopf. So groß war das. Das muss dem Kind auch auf wehgetan haben. Ja, hat es auch. Ja. Und durch die Chemo ist das Bein jetzt wieder ganz dünn. Ja, ja. Also ganz normal. Die läuft jetzt auch wieder. Und jetzt haben wir noch wenigstens bis in den Januar, ich gehe ja immer hin, wo dann noch ein bisschen spielt und da rumspringt. Und das macht sie ja auch. Aber wenn sie dann ein bisschen da rumgetanzt hat, rumgesprungen ist, und dann hat sie natürlich weh. Natürlich. Und diese Operation, habe ich das gerade richtig verstanden, wird im Dezember gemacht. Die wird im Dezember gemacht. Im Dezember gemacht. Am 7. und dann kommt sie am 21. nach Hause, gerade mal 3 Tage vor Weihnachten. Na, immerhin ist sie dann Weihnachten zu Hause. Ja, Weihnachten ist sie zu Hause. Aber das tut einem schon sehr leid, finde ich. Ja. Es tut einem schon sehr leid. Andererseits, wenn das Leben des Kindes so gerettet werden kann und... Ja, gerettet wird es dann. Dann kann man sich damit schon trösten. Ne? Ja, und es ist halt nur dann nachher... Ein komischer Anblick wird das die erste Zeit sein. Ich meine, sie muss ja dann wieder laufen lernen, ne? Mit der Prothese dann und... Ja, du sagst, deine Tochter hat sich damit arrangiert vielleicht noch nicht, aber relativ gut schon mit beschäftigt. Wie ist es denn bei dir? Schlecht. Bei mir ist es schlecht. Weil ich, sie hat ja ihr Mann, mit dem sie sich austauschen kann. Und ich habe so niemand, mit dem ich... darüber sprechen kannst. Ja, genau. Aber du könntest mit deiner Tochter darüber sprechen. Oder die ist zu sehr belastet oder beschäftigt im Moment. War nicht schlecht. Und du hast keinen Partner mehr? Nee, ich war noch nie verheiratet. Ich habe 2 Kinder, war aber noch nie verheiratet. Ach so. Ich habe immer gearbeitet und habe die alleine großgezogen. Ja, und der Vater deiner Tochter, kümmert er sich um das? Nein, hat sich noch nie drum gekümmert. Hast du denn auch keine Freundin? Ja, ich bin damals mit meiner Tochter hierher gezogen. Ja, ich so Freunde jetzt hier eigentlich nicht. Heißt hier von Ost nach West oder von West nach Ost? Ich bin praktisch von Saarbrücken. Von Saarbrücken. Bin ich ins höhere Saarland gezogen. Ach so. Und da ist es halt ein bisschen schwieriger, ne? Verstehe. Und ich bin auch kein so Typ, wo jetzt groß rausgeht und so. Das ist vielleicht mein Fehler, aber ich habe noch einen Hund, der, mit dem ich immer rede, der ist 17 Jahre alt und eine Katze, die ist genauso alt. auch schon zwei alte Persönchen, ja, ne? Genau, ja, genau, das ist hier so ein kleines Altenheim. Aber ich kann schon verstehen, dass man darüber auch dann sich austauschen möchte, über so einen Schicksalsschlag, den trifft ja die ganze Familie, dass ja, die Kleine jetzt so krank ist. Ja, sicher. Auch in der, bist du kirchlich irgendwie gebunden, dass du mit dem Pfarrer vielleicht mal reden konntest ab nee, und zu? Auch nicht. Das ist auch bei uns nicht so hier groß. Ich gehe als mal zu meinem Hausarzt und dann spreche ich als mal mit dem, der weiß das alles und der kennt die ganze Situation, der kennt auch die Kleine. Ja. Und ja. Und du Fleißige, du gehst jetzt heute Nacht noch putzen? Ja, ich gehe jetzt noch putzen. Normalerweise wäre ich schon zu Hause. Aber ich gehe jetzt noch. Um wie viel Uhr? Also du gehst jetzt gleich nach unserem Gespräch los? Ja. Und wie lange musst du dann noch putzen? Ach, so 3 Stunden. 3 Stunden noch? Ja. Boah, das ist aber auch anstrengend. Ach, ja, es geht. Normalerweise gehe ich immer früher. Da gehe ich schon um 10 und dann bin ich früher zu Hause. Na gut, aber ist für eine Frau für 60 Jahre, finde ich, auch Respekt. Also, dass du das jeden Abend dann um 10 machst, ist ja auch anstrengend. Die ganze Woche, 5 Tage? Ja, die ganze Woche. Mhm. Ja. Ulrike, also mir tut es sehr, sehr leid, aber dennoch wollen wir sehr die Daumen drücken, dass die Operation gut verläuft, dass der Krebs nicht wiederkommt. Drücken wir ganz fest die Daumen. Ja. Und ich schlage mal vor, dass wir dich jetzt gleich, auch wenn du zur Arbeit musst, dennoch mal ganz schnell nochmal anrufen. Mein Psychologe, vielleicht hat der noch eine Idee. Aber ich wollte mich noch bedanken für das Team, das ist so nett. Das freut mich, das riecht dich gerne aus. Die haben mich so nett mit mir gesprochen. Ja, vielleicht gibt es ja doch in deiner Umgebung irgendwo eine Gruppe, wo du mal hingehen kannst zum Reden oder so. Der Henning, mein Psychologe, soll mal gucken und der ruft dich jetzt gleich an. Ja. Ja? Also 10 Minuten hast du noch Zeit, ne? Ja, habe ich noch Zeit. Okay. Liebe Ulrike, also wir drücken die Daumen für die Kleine, dass alles im Rahmen des Möglichen gut wird und dass ihr euch alle dann mit der neuen Situation auch arrangiert dann. Ja, müssen wir ja. Müsst ihr ja. Und ihr müsst ja ganz, ist ja auch nichts anderes nein, übrig. Und ihr müsst euch ganz viel um die Kleine kümmern, damit, ja, das auf jeden Fall. Damit ihr glücklich aufwächst. Ne? Ich wohne ja nicht weit von meiner Tochter weg. Umso besser. Ich kann ja jeden Tag hingehen. Genau, genau. Wir sind ja gerade mal 500 Meter Luftlinie. Na, das ist ja wunderbar. Mhm. Liebe Ulrike, du legst bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Das ist nett. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Schön. Und pass auf, wenn du jetzt gleich ins Dunkle rausgehst. Ich gehe ja auch zu Fuß, ich habe kein Auto. Mensch, pass bloß auf. Ja. Ulrike, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ja, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer, unsere kostenfreie Nummer für euch. Und hier ist Joachim und Joachim ist 32. Guten Morgen, Joachim. Einen schönen guten Abend, Jürgen. Ja, Joachim. Ich bin ganz platt, dass ich dich mal dran habe. Das ist ja schon fast ein Unding. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Also, ich stottere. Das ist seit meinem 4. Lebensjahr. Ah, du bist ein Stotterer. Ja. Ich verstehe. Entschuldige, ich habe es gerade nicht verstanden. Seit welchem? 14.? 4. 4. Lebensjahr. 4. Lebensjahr. Also von ganz klein auf. Und ich hatte dadurch das immer sehr schwer in meinem Leben. Ich habe sehr viel Diskriminierungen erfahren müssen. Das glaube ich. Und und Anfeindungen, und die waren wirklich harter Tobak, sag ich mal. Ne? Das heißt, die Leute haben sich richtig über dich lustig gemacht. Ja, und sowohl Kinder als auch Erwachsene, andere Eltern und auch Erzieher, leider. Ne? Bist du auf eine normale Schule gegangen? Anfangs war ich auf einer normalen Schule, auf einer Grundschule, und dann habe ich das Jahr schon innerhalb des ersten halben Jahres schon wieder verlassen. Ja, und dann auf eine Sonderschule? Oder? Ja, dann kam ich auf eine Sonderschule. Ja. Aber von wegen, dann hat der Terror lang nicht aufgehört. Also selbst in der neuen Schule hat man dich gehänselt? Ja. Was haben die denn mit dir, was haben die zu dir gesagt, Joachim? Ich bin ansteckend, ich bin gefährlich, ich bin ein Psychopath, hat man mir schon gesagt. Mhm. Und im Stadtbus in der Stadt Gießen, ich bewohne in Hessen. Ja. Und da hat man mir gesagt, ein älterer Herr, ich gehöre vergast. Ach, oh, wie furchtbar. Das ist natürlich also ein Menschenbild, also ich würde sogar sagen, ein widerliches Menschenbild. Sag mal, das hat tatsächlich ein in der heutigen Zeit ein Mann zu dir gesagt im Bus? Ja, gut, da war ich 12 Jahre. Na ja, gut, das ist auch noch unsere heutige Zeit. Also, das ist mal 20 Jahre her, egal. Ja, klar, aber das hat mich natürlich sehr belastet und hat mich sehr fertig gemacht. Und da habe ich natürlich das Sprechen einfach aufgegeben. Ach so, du hast gar nicht mehr gesprochen? Nö, überhaupt nicht. Auch nicht in der Schule. Gar nicht mehr? Nö. Auch zu Hause nicht? Also da habe ich nur das Nötigste gesprochen, weil ich auch gedacht habe, das hört sich vielleicht jetzt für deine Hörer vielleicht komisch an und für dich, ich habe auch befürchtet, dass meine Eltern auch irgendwelche, dass ich, wenn ich das meinen Eltern erzähle, bestimmte Sachen auch Nachteile haben könnte. Dadurch, dass du stotterst? Nee, bestimmte Erlebnisse, die ich erlebt habe. Ach so, wenn du es zu Hause erzählt hättest. Ja, ja. Das heißt, du hast alles das so in dich hineingefressen, all die schlimmen Sachen, die dir von außen so zugetragen wurden. Ja, ich habe noch eine 2 Jahre jüngere Schwester, der habe ich auch nicht alles erzählt. Das meiste habe ich meinem alten Computer erzählt, am ersten. Mhm. Da habe ich richtig geheult. Das war ein Commodore C64. Ja, also die ich auch noch, ja. Also so eine legendäre Computer. Sag mal, wie viele Jahre hast du denn dann in der Schule überhaupt nicht gesprochen? Also komplett eigentlich nicht. Bis zum Ende? Ja. Hast du denn dann später eine Lehre gemacht? Ja, ich habe dann eine Bäckerlehre gemacht. Und da hast du aber wieder ein bisschen gesprochen. Aber dann wurde mein Leben ganz anders da. Weil die dich ordentlich behandelt haben? Weil die mich ordentlich behandelt haben und weil ich einen Meister hatte. Also ich bin ja ihm wirklich Gott dankbar. Der hat mich wirklich beschützt, väterlich. Super. Und der hat dann gleich zu allen Kollegen damals gesagt, den behandelt der anständig, sonst gibt's richtig Ärger. Ja, so muss der Chef sein und so müssen Leute sein, finde ich. Ja, und das war dann, und da habe ich dann so langsam Selbstbewusstsein aufgebaut. Sehr gut. Bist du denn heute in deinem Beruf noch als Bäcker? Nee, leider nicht. Da habe ich eine Mehlstoffallergie bekommen. Ah, das darf ja nicht wahr sein. Ja, und habe dann eine Umschulung gemacht und kann jetzt auch in dem Beruf nicht arbeiten, weil ich eine beidseitige Kniearthrose und eine Wirbelsäulenarthrose bekommen habe. In deinem Alter schon? Ja. Das heißt, du bist im Moment arbeitslos? Ja, ich bin Hartz-IV-Empfänger. Ja. Das ist, denke ich, keine Schande, wenn man sowas sagt. Auch absolut wenn man nicht. In der Gesellschaft heutzutage auch damit geächtet wird, ein bisschen, ne? Ja, das aber, was völliger Unsinn ist. Ich möchte mal sagen, auch als Hartz-IV-Empfänger setze ich mich jeden Tag, das heißt 7 Tage die Woche für stotternde Menschen in Hessen ein. Also bist du in einem Verein oder in einer Selbsthilfegruppe? Ja, im Landesverband Hessen, der Stotterer Selbsthilfe e.V. Ja, das heißt, da gibt's viel zu tun. Ihr trefft euch, ihr macht Veranstaltungen oder weiß ich was alles. Ja, und ich bin auch dabei, immer neue Selbsthilfegruppen zu gegründen. 2008 habe ich die Selbsthilfegruppe in Wiesbaden mit einem Kollegen gegründet. Sehr gut. Das heißt, du machst richtig was aus der Zeit, die du jetzt quasi frei hast, zwangsläufig frei hast. Ja. Ja. Weil ich einfach denke, ich kann es, oder eher gesagt mal andersrum, ich möchte das keinem zumuten müssen, was ich dort erlebt habe, einfach. Ja, wobei ich dir ja mal sagen die muss, Hölle. So schlimm ist es ja gar nicht mehr mit dem Stottern. Also du sprichst ja phasenweise. Ja, also im Großen und Ganzen ja sehr flüssig. Also ja, manchmal ist es halt mehr, manchmal ist es halt weniger, aber ich... Weißt du, ich muss dir mal eben eine kleine Geschichte erzählen, die mir gerade eben einfällt. Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja, ich hatte vor, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, ein paar Jahre oder auch nicht so lange, auch einen jungen Mann hier in der Sendung, der auch Stotterer war. Das habe ich gehört. Hast du gehört? Und der erzählte mir, dass er damals, ich weiß nicht, nach Belgien oder Holland zu einer bestimmten Therapie, nämlich zu einer bestimmten Atemtherapie gehen wollte. Oh je. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist interessant, ruf uns doch bitte wieder an, wenn du zurückkommst von der Therapie. Mhm. Und dann hat er wieder angerufen und, entschuldige, und ich war völlig platt, weil dieser junge Mann nach dieser Therapie durch dieses Atemtraining, durch die Atemtechnik fast stotterfrei sprach. Der sprach ein bisschen anders als normale Leute, Der Stottern war weg. Ist dir das bekannt, diese Therapie? Ja, also ich habe mich natürlich mit allen Therapieformen beschäftigt, sich unser Landesverband, unser Bundesverband und auch weltweit unser Weltverband, und wir halten von dieser Therapie eben sehr wenig. Ach, warum? Weil der Umgang, der soziale Umgang ist halt zu den Stotternden, also erstmal, wir wollen ein seriöses Therapieversprechen haben. Mhm. Und das ist dort nicht gegeben. Die versprechen die Heilung. Und die Heilung ist eben beim Stottern momentan aus aus wissenschaftlichen, aus forschungstechnischen Gründen nicht möglich. Ah, aber wenn man danach doch nicht mehr stottert, ist es doch auch okay, oder? Ja, wenn das ja so wäre, aber das ist ja nicht immer so. Sondern das ist ja nur, also die werden unter einem ganz starken psychischen und physischen Druck gesetzt. Nämlich, dort wird nämlich, das wird leider natürlich nicht gesagt. Ja. Die sagen zu denen, wenn du das nicht schaffst, bist du selbst dran schuld. Mhm. Dann hast du nicht genügend Ehrgeiz, du hast nicht genug den Willen und und dieses versetzt halt die Stotternde in einen unheimlichen Volksdruck. Also kann ich jetzt nicht so beurteilen. Jedenfalls der mich angerufen hat, der war ganz glücklich, weil vielleicht funktioniert es ja bei manchen und bei eben nicht bei allen Leuten. Nee, es funktioniert bei den meisten eben nicht. Lass mich nochmal ein paar Fragen zu dir stellen, Joachim. Selbstverständlich, gerne. Du bist ein junger Mann von 32. Wie sieht das aus mit Beziehung? Also ich hatte eine Freundin, das hat aber nicht so zwischenmenschlich so geklappt, die war nicht so die richtige, ne? So. War das eine Freundin, die auch gestottert hat oder nicht? Nee, die hat überhaupt nicht gestottert. Die war eher bulimisch. Bulimisch veranlagt. Ja, gut. Aber das hat nicht deswegen gepasst. Also ich reagiere auf anderen Behinderungen eher sogar positiv, wie negativ. Also eher überwiegend, also überdeutlich positiv wie überdeutlich negativ, sag ich mal so. Ne? Hast du denn Hemmungen, auf Frauen zuzugehen, weil du dich doch noch immer ein bisschen schämst? Oder ist die Scham ist die Scham weg mittlerweile? Ja, das merke ich, sonst würdest du ja hier nicht anrufen. Ja, und ich habe eben eine Therapie gemacht. Wir haben auch einen Therapieratgeber, den kann ich dir gerne zuschicken, wenn dich das interessiert. Sehr gerne, dann können wir das bei uns hier speichern und wenn ein Betroffener sich bei uns melden, geben wir das gerne weiter. Ja, sehr gerne, kannst du machen. Selbstverständlich. Also, kannst eine mit deiner Erfahrung oder mit der Erfahrung eures Verbandes, könnt ihr schon Therapien empfehlen. Ja, und vor allem wollen wir halt so, wir wollen halt, dass wir halt bestimmte Voraussetzungen, also wir haben mit dem Bundesverband der Logopädie und der Bundesvereinigung der Stotterer Selbsthilfe haben wir ein Konzept entwickelt, wie eine Tipps für Therapeuten suche, nennt sich das. Ah ja, sehr gut. Das wenn ist, also, Kinder stottern. Das ist ja, ich merke, je mehr du jetzt ins Thema reinkommst, desto weniger stotterst du. Ja. Das ist ja irre. Hast du denn auch mehrere Therapien schon gemacht und deshalb klappt es so gut? Ja, ich hab die Anfangstherapien waren eher schlecht. Mhm. So ist es bei den meisten. Mhm. Weil es wird viel versprochen und wenig gehalten oder auch diese Spreu vom Weizen ist halt sehr groß von ganz gut bis ganz schlecht. Ja. Umso besser, dass ihr da so einen Leitfaden zusammengestellt habt. Und wir wollen natürlich gerne die natürlich besonders gut sind, natürlich hervorheben und gerade wo du gesagt hast mit dem in Holland, das ist natürlich ein Beispiel des besonders schlechten leider. Okay, das haben wir jetzt so zur Kenntnis genommen, wenn das eure Erfahrung ist, lassen wir es einfach so stehen. Wir haben die andere Seite ja auch schon gehört. Joachim, also ich muss dir erstmal gratulieren für dein Engagement. Und ich muss dir auch gratulieren, ich ahne, wenn man als Kind so viel was rauscht da so? Was rauscht da so? Ich weiß nicht, was da rauscht. Du pustest da irgendwie rein. Wenn man als Kind so viel hat einstecken müssen, ist das eine ganz, ganz harte Arbeit, das hinterher wieder wenn man so viel Beulen hat einstecken müssen, das wieder auszubeulen. Das ist eine schwierige Arbeit. Das hast du geschafft und du bist gut dabei. Da gratuliere ich dir wirklich sehr herzlich Vielen Dank. Und viel Erfolg in deiner Arbeit, in diesen Selbsthilfegruppen wünsche ich dir. Vielen Dank. Und auch dir vielen Dank für dein jahrelanges Engagement, Dankeschön. Deinen persönlichen Einsatz. Also das ist ja bemerkenswert, du bist ja der Night Talker überhaupt, ne? Und du setzt dich auch leidenschaftlich ja auch für Menschen ein, ne? Ja, ich danke dir für die Komplimente. Ja. Wünsche dir alles Gute. Wünsche dir auch, dass du bald irgendwie einen Job findest, der dir Spaß macht und dass es einfach bergauf geht. Ja, aber vielen Dank. Und hast du toll gemacht. Also das ist schon eine Sache, ne? Von so vielen Tausenden und Tausenden Menschen zu sprechen. Ja, ich werde dir einfach mal einen Brief an deine Redaktion schicken. Das mach mal. Das kommt dir gut an. Und dann kommen noch ein paar Hintergrundinformationen. Sehr gut. Ja, Joachim, alles Liebe wünsche ich dir. Einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.25 Uhr ist es. Und um diese Zeit möchte ich euch gerne... Ich habe heute irgendwie eine Allergie hier. Hier ist nicht Staub gewischt worden, glaube ich. Mann. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, genau. Ich wollte euch hinweisen auf unser Thema, übermorgen auf unser Thema, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt unser Thema Ich will leben. Ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die die Medizin vielleicht schon aufgegeben hat und die aber trotzdem sagen, ich will leben. Ich möchte mit Leuten reden, denen es seelisch äußerst schlecht geht, die aber trotzdem sagen, ich will leben. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die sich in extrem schwierigen Lebensumständen befinden, kurz vor dem Aufgeben sind, aber dennoch sagen, ich will leben. Also unser Thema übermorgen, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, ich will leben. Und wer sich gerne anmelden möchte dafür, dann gerne per Mail domian@wdr.de oder dann halt auch übermorgen telefonisch, wenn es dann soweit ist vor der Sendung. So, Freitagnacht heute nach wie vor, Montag, und ich bin verbunden mit Uta. Uta ist 68. Guten Morgen, Uta. Guten Morgen, Domian. Hallo Uta, was geht's bei dir? Ja, ich will leben. Du willst leben? Ja, ich hatte voriges Jahr am 13. November die erste Operation, und ich muss dazu sagen, ich habe auch einen seltenen Krebs. Was für eine Operation und was für ein Krebs ist das? Ein Vulvakarzinom, das heißt, ich habe kein Geschlechtsteil mehr. Ich bin Geschlechtsteil amputiert. Ach, wir hatten am Freitag einen Fall von einem Karzinom am Penis. Und das habe ich gehört, und deswegen traue ich mich jetzt anzurufen. Und du hast einen Tumor an oder in der Scheide gehabt? In der Scheide. Wie hast du das bemerkt? Ja, das hat erst bloß gejuckt, und dann hat es nachher gebrannt, und dann war es heftig. Und ja, erst war ich bei einer Frauenärztin vor 5 Jahren schon. Ach, so früh fing das an schon? Ja, und die hat mir gesagt, ich sollte mich mal ein bisschen mehr waschen. Aha. Und da bin ich natürlich nicht wieder gegangen. Natürlich, ja. Ja, muss aber sagen, ich hatte vor 25 Jahren schon eine Krebsoperation. Ich habe schon Gebärmutterhalskrebs, und da sind schon die Eierstöcke raus. Das heißt, die Region war schon in Mitleidenschaft gezogen. Ja, und jetzt nach 25 Jahren... Erzähl mal weiter, du warst bei der einen Ärztin, die hat gesagt, waschen Sie sich mal, was ja gelinde gesagt eine Unverschämtheit ist. Ja, und dann habe ich eben alle Salben ausprobiert, es könnte ja auch irgendwie bloß eine Entzündung sein. Mhm. Und dann ging es gar nicht mehr, und da war ich bei der nächsten Ärztin, und die hat mich ins Krankenhaus geschickt, da wurden Proben genommen, und dann war es amtlich, Ja, aber da waren 5 Jahre jetzt vergangen. Warst du 5 Jahre nicht beim Arzt? Ja. Ah. Ja. Das ist ja auch eine Sache. Ja, ja, ich traue mir hier ja nicht zu sagen. Mann, also wir haben am Freitag gesagt, die Männer stellen sich so an mit der Vorsorge, nee. Aber offensichtlich ihr Mädels auch ab und zu, oder? Ja, in dem Alter schon, ja. Denn ich hatte ja schon alles raus. Mein Mann ist 91 gestorben, was sollte mir passieren? Mhm. Naja, nur gut, aber wenn man da sowas hat, muss man ja eigentlich hingehen. Ich habe gedacht, das ist vielleicht vom Waschpulver, da habe ich das gewechselt, Weichspüler gewechselt und. Es war ein leichtsinniges Verhalten. Ja. So, und dann bist du hingegangen und... Ja, und dann bin ich am 13. November vergangenes Jahr das erste Mal operiert. Und am 28. November wurde alles weggenommen. Da wurde an Oberschenkeln diese ganz beiden Seiten aufgeschnitten, der Bauch hochgeklappt und alles raus. Du hast keine Scheide mehr? Gar nichts. Gar nichts. Wie gehst du zur Toilette? Wie funktioniert das? Ja, da hängt noch so, wie wenn so ein Wasserschlauch durch eine Mauer steckt. Ja. Ja, so hängt mein Harnleiter da. Und mein Achter, den haben sie etwas höher verlegt. Der ist nicht mehr da, wo er mal war. Mein Gott, was für eine riesige Operation. Ja, schmerzhaft, riesig, schlimm. Das glaube ich. Traurige Stunden. Das glaube ich allerdings auch. Das war jetzt vor einem Jahr, das jährt sich fast. Wie geht es dir denn heute? Also ich habe ja dann noch Chemo gekriegt, ich habe Bestrahlung gekriegt. Bei den Bestrahlungen war alles nochmal tüchtig verbrannt, weil das ist ja alles neues Gewebe gewesen. Mhm. Ich kann schlecht laufen, weil das ist ja klar, die Lymphen sind ja alle mit raus, aus den Oberschenkeln und aus dem Bauch. Und dadurch ist das alles nicht mehr so zusammengewachsen, wie das gehört. Ich habe Schwierigkeiten mit Schritte machen, sage ich mal so. Das heißt, bei jedem Schritt tut's weh? Ja. Beim Hinsetzen wahrscheinlich auch. Ja. Oder? Beim Wasserlassen auch? Nee. Das geht. Das geht, aber das muss ich einhalten. Wenn ich da nicht pünktlich gehe, dann ist es in die Hose. Mhm. Achso, das heißt, der Schließmuskel funktioniert auch nicht mehr so? Nee, weder vom Wasserlassen noch vom Stuhlgang. Achso, das ist die Folge der schweren Operation dann? Ja, ich hatte ja bis April Katheter. Sag mal, als die dir gesagt haben, wir müssen ihre gesamte Scheide wegoperieren, wie hast du das denn aufgefasst und aufgenommen? In dem Moment, also so hatten sie so ganz genau was hinterher oder was so kommen könnte, hat man mir ja nie gesagt. Ach so. Ich hatte nur diese Schmerzen dann. Mhm. Und da ich ja nun die andere Operation überstanden habe, Krebs habe ich und in meiner Familie sind sie alle mit Mitte 40 gestorben und ich werde 69, mhm, auch im November. Mhm. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, so, da musste ich jetzt durch. Mhm. Hast aber wahrscheinlich gar nicht ermessen, was das für ein Rieseneingriff ist. Nee, ne? Mhm. Nee, das konnte ich nicht. Wie lange hast du denn nach dieser schweren Operation im Krankenhaus gelegen? Bis zum 21. Dezember. Bis zum 21. Dezember. Na, und dann haben wir einen ganzen April bis Mitte Mai in zum Bestrahlen und zur Chemo. Boah, was hast du mitgemacht? Und dann nachher war ich noch zur Reha und naja, aber ich will leben. Ja, das hast du gerade so direkt am Aufmachen. Ich will leben. Ja, weil es gerade kam, ja. Ja, ja, es kam gerade, genau, ja, ja. Das heißt, letztendlich trotz dieser schweren Schicksalsschläge bist du eine sehr positiv eingestellte Frau. Ja. Und nimmst die Handicaps, die du jetzt hast, die nimmst jetzt schicksalhaft hin. Das ist jetzt so. Meine Tochter hat gesagt, ich bin so stolz auf dich, Mutti. Das, was du alles durchgemacht hast und trotzdem, ja, ich versorge mich so gut ich kann selbst. Also hast du einen eigenen Haushalt? Ja. Ja. Putzt selbst, kochst selbst? Nee, putzen nicht. Das geht nicht mehr. Also Fenster putzen oder sowas nicht, aber mal Staub wischen, ja. Das geht schon. Und kochen, ja, das tue ich mir selber. Und einkaufen geht auch? Nee, das geht nicht. Dann holt die Tochter dann was für dich. Aber du kannst schon vorsichtig langsam ein bisschen rausgehen. Ich habe einen Rollator und kann mit dem Rollator laufen. Mhm. Hast du den Eindruck, dass das so jetzt doch von Monat zu Monat noch ein bisschen besser wird oder wird es nicht besser mehr? Doch. Doch, das schon. Ich habe das Gefühl, es gibt Tage, wo es mir sehr schlecht geht. Es geht einem ja auch seelisch sehr schlecht. Mhm. Nun habe ich ja das Problem, dass diese Krankheit nicht bekannt ist. Mhm. Erste Mal, die Krankenkassen haben von so einer Operation überhaupt noch nicht gehört. Ah, also jedenfalls hier in der Nähe nicht. Das muss ich dann jetzt nochmal fragen. Das heißt, ein Karzinom, ein Tumor in der Scheide ist nicht bekannt in der Medizin? Nicht bekannt. Ach. Ja, und die wollten immer wieder Berichte haben von von der Ärztin, die mich weiter betreut hat. Mhm. Weil im Krankenhaus wurde mir ja gesagt, das war nur ein Leiharbeiter, der mir das gemacht hat. Da ist man auch erst mal satt. Wie verstehe ich nicht? Das war so ein Ausländer-Leiharbeiter. Der was jetzt gemacht hat? Der mich operiert hat. Das heißt, er hat das nicht gut gemacht? Der hat es gut gemacht, doch. Doch, doch. Also wollen wir nicht doch. Schlecht. Wollen wir nicht aber schlecht der sprechen. War dann weg. Ja, ja. Und dann musste mich mal die andere Ärztin weiter behandeln. Und die hat mir aber wortwörtlich gesagt, ich hatte so einen Fall noch nicht. Mhm. Nur als Student. Mhm. Ja, und da haben wir uns so hingeschlängelt. Ist das denn, hattest du manchmal zwischendurch dann doch, wenn die Seele mal richtig durchhing, so das Gefühl, mein Gott, warum muss es genau gerade mich treffen? Kein Mensch hat es, aber ich hab's. Doch, aber da gucke ich immer um eins Fernsehen und da spricht da jemand mit mir. Mensch, du bist aber wirklich eine tapfere Frau, Uta. Das Mann, sagen Mann. Sie alle, aber Mann. Trotz alle Themen, es ist schon sehr, sehr schwer. Und ich, ja, die meine Krebsversorgerin da, die war voriges Jahr im November da, im Januar nochmal und seitdem hat die mich wieder von sich hören lassen. Mhm. Kriegt du, also ich muss es mal jetzt sagen, kriegt mal Haufen Geld von uns. Mhm. Aber wenn du in Not bist, ist keiner da. Ja, ja, das ist ganz oft der Fall. Kannst du mir erklären, warum du so tapfer bist und so eine frohe Natur bist, woher das kommt? Och, ich habe erfahren, wo ich operiert war, dass ich ein neues Urenkel kriege. Mhm. Und das wollte ich ja noch sehen, wenn das kommt. Und das ist mittlerweile da. Gute Motivation. Das Urenkliche musst du auch jetzt weiter betreuen. Naja, und jetzt hatte meine Tochter Silberhochzeit. Mhm. Und da wollte ich Kuchen backen. Aha. Immer so. Habe ich das jetzt geschafft. Und nun habe ich selber am 11. November Geburtstag. Ja. Und möchte meine ganze Familie am 13. November bei mir am Tisch haben. Sehr gut. Also man setzt sich immer ein Ziel. Und das muss man immer erreichen. Mit den Urenkeln, meine Kinder. Wie viele kommen denn dann an deinen Tisch? Die kommen an meinen Tisch. Nee, wie viel sind denn das insgesamt? Oh, 5, 10, Moment, 8, 10, 15, 16, 17. Mann, oh Mann. Aber da zählen die Kleinen noch nicht. Aber, ja, und die Kleinen kommen auch noch dazu. Da ja, hast du aber. Drei sind das noch. Da drei Urenkel habe ich. Da hast du aber eine Menge Arbeit. Ja. Da musst du aber viel Kuchen backen. Ja. Das machst du auch. Ich habe den ganzen Kuchen gebacken für die Silberzeit. Dann gibt das eine große Kaffeetafel und die Oma bewirtet dann alle nach mit ganz leckerem Kuchen. Voriges Jahr zu meinem Geburtstag habe ich diese Nachricht gekriegt und dieses Jahr zum Geburtstag sitzen wir noch zusammen. Das ist eigentlich eine gute Sache, ne? Ja. Das ist nochmal ein Geburtstag gewesen. Ja. Das heißt, es ist dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Das ist der richtige Geburtstag. Das ist der richtige Geburtstag, genau, genau. Mensch, Uta, dann wünsche ich dir aber, dass das ein ganz toller Geburtstag wird. Ich habe aber noch eine Bitte. Ja, gerne. Und zwar, wenn jemand ist, der da auch sowas hat. Ja. Ob er sich vielleicht mit mir in Verbindung setzen könnte, dass man sich gegenseitig mal unterhalten kann. Wie geht es den anderen? Ich weiß ja nicht, ob das alles richtig ist, wie das bei mir ist. Genau, okay. Also das scheint nun offensichtlich eine äußerst seltene Erkrankung zu sein, aber wer weiß. Also, aber mir wurde gesagt, das kommt nur bei ganz alten Frauen vor und die lassen sie dann wohl sterben. Naja, also ich frage mal hier mein Publikum. Wenn es eine Frau unter euch gibt, die diese Erkrankung auch hat oder hatte, meldet euch doch bitte bei uns und wir stellen den Kontakt dann sehr gerne zu Uta her und dann könnt ihr Erfahrungen austauschen. Ja. Ne? Das wird doch super. Ja. Uta, ich freue mich sehr, dass du hier angerufen hast. Ich freue mich, dass wir beide uns kennengelernt haben, wenn auch nur übers Telefon. Ich freue mich auch. Du bist eine tolle Frau. Und denke dran, ich bin eine Faschingsschatz. 11.11. ist mein Geburtstag. Ich habe das gerade schon registriert, ja, ja. Viele Grüße ans ganze Team. Sehr gerne. Und auch ich hätte doch zu gerne noch ein Auto kommen. Ja, dann rufen wir das dich jetzt. Das möchte ich nämlich zum Geburtstag hinstellen. Das kriegst du hundertprozentig. Dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Schönen Geburtstag. Alles Gute weiterhin, gute Besserung und genieß dein Leben. Ja. Liebe Uta, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Unsere Uta. So. Romana, 18 Jahre alt. Morgen Romana. Morgen. Hi. Um was geht's bei dir, Romana? Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, aber... Macht nichts. So. Also es geht darum, meine Oma ist jetzt vor circa 5 Wochen verstorben, nach langer Krankheit. Ja. Und jetzt leide ich unter massiven Panikattacken, Angstzuständen, Zugangst, alles was dazugehört. Das war vorher nicht der Fall? Nein, vorher nicht. Erst seitdem sie gepflegt habe bei ihrer schweren Krankheit, da hat das angefangen. Du hast sie gepflegt? Ja. Alleine? Ja, ich habe mich mit meinem Vater abgewechselt. Er musste auch ein bisschen seine Arbeit dadurch vernachlässigen und ich halt Schule, Bewerbung, alles, was dazugehört. Ja. Und da haben wir uns ein bisschen abgewechselt. Wohnte die Oma denn bei euch in der Wohnung oder im Haus mit? Die hat unter uns gewohnt. Ach so. Wie alt ist denn deine Oma geworden? 76 war die. Und die war sehr schwer krank. Ja, die hatte eine ganz seltene Krankheit, die auch kein Arzt kannte. Was war denn das für eine Erkrankung? Pseudobulbärparalyse, meine ich, heißt die. Ja, habe ich natürlich auch noch nie gehört. Wie macht diese Krankheit sich denn bemerkbar? Also erst sieht man nichts mehr und danach hat man halt Schluckbeschwerden, kann kaum noch was essen, nimmt ab. Ja, und danach kann man halt auch nicht mehr reden, man kann eigentlich gar nichts mehr. Ach du je. Das heißt, die Oma... Wie bitte? Das heißt, die Oma war dann vollkommen erblindet. Ja, genau. Und konnte halt gar nichts mehr sehen. Und in der Endphase, wie kann ich mir das da vorstellen? Also ich habe sie ist sonntags gestorben und freitags habe ich ihren Krankenwagen gerufen. Mhm. Und da ist sie ins Krankenhaus gekommen und da hat sie halt immer schon gezeigt, 2 Tage, also mit den Fingern hat sie immer eine 2 gezeigt. Mhm. Und ja, sonntags ist sie dann verstorben. Als hätte sie es geahnt, oder? Ja. Mhm. Sie hat mir auch noch eine Woche vorher, hat sie mir einen Zettel geschrieben mit meinem Namen und wollte, dass ich das überall verteile. Ich denke mal, sie wollte damit sagen, was ich erben soll. Mhm. Hast du es verstanden, was sie damit ganz konkret meinte? Wie viel du erbst, oder? Erst habe ich nicht verstanden, nur ich kann es nur halt daraus schließen, dass ich das machen sollte, weil sie hat zum Beispiel unten Geschirr stehen, das halt immer weiter in der Familie vererbt wurde, noch von meiner Großoma. Und da hat sie den Namen hingelegt? Genau, sie wollte, dass ich da meinen Namen reinlege. Aber das war dafür wahrscheinlich, sie war blind und es ist schwierig, dass sie das so dir mitteilt, ne? Dass es das, dass es um das Geschirr zum Beispiel geht. Genau. Naja, aber das habt ihr irgendwie hingekriegt. Wie lange war denn die Oma so schwer krank? Das ging ein halbes Jahr, meine ich. Ein halbes Jahr circa. Und vorher war sie noch ganz fit und gesund? Ja, vorher hat die halt im Karnevalsverein war die drin. Die hat halt alles gemacht. Mhm. Hat sich um alle gekümmert und danach ging es halt bergab mit ihr. Lebt deine Mutter nicht mehr? Doch, also meine Eltern leben noch, nur die kümmern sich halt auch nicht richtig drum. Und die leben getrennt, die Eltern? Nee, die wohnen noch zusammen. Ach so. Also ich wohne bei ihnen. Ach so, dann hast du dich mehr darum gekümmert als deine Mutter, um die Oma? Ja, wie gesagt, wir haben uns das geteilt. Meine Mutter, die geht ja den ganzen Tag arbeiten. Ach. Und abends, wenn sie um 6 nach Hause kam, hat sie uns gerade Essen gemacht und danach ist sie auch zu Oma und hat sie Bett fertig gemacht. Ja, ich habe verstanden, der Vater vorhin, entschuldige. Ich habe nicht verstanden, dass die Mutter auch im Haushalt war. Ja doch, die war auch da. Aber das heißt, dein Verhältnis zu deiner Oma war schon sehr eng. Ja, sie hat mich ja großgezogen. Ach so, warum hat sie dich großgezogen und nicht deine Mutter? Weil die arbeitet, oder? Ja, genau. Die wollte halt damals nicht ihren Beruf aufgeben. Mhm. Und da ich mit meiner Oma schon direkt irgendwie ein total gutes Verhältnis hatte, auch schon als Kind, sie war die erste, die mich im Arm gehalten hatte nach meiner Mutter, also die zweite dann. Mhm. Und also eine ganz wichtige Person für dich. Ja, war immer meine Seele. Umso schlimmer und trauriger ist, dass sie tot ist. Und vor allen Dingen sehr schlimm ist, dass du dieses Leid hast mit ansehen müssen, wie sie sich gequält hat zum Schluss. Ja, ich habe sie ja auch noch tot gesehen. Das wollte ich gerade fragen, warst du dabei, als sie gestorben ist? Nicht dabei, aber da ich meine Oma so gemocht habe, bin ich halt noch mal zu ihr ins Krankenhaus, ans Bett, wie sie da lag. Mhm. Und dann war ich sie halt auch noch mal vor der Beerdigung in der Kapelle gucken. Mhm. Da war der Sarg auf. Genau. Und wie war das für dich, dann die tote Oma im Sarg zu sehen? Ja, das war, ich habe ihre Hände genommen, bin zusammengebrochen. Und seitdem komme ich mir auch so vor, ich nehme mich nicht mehr selber wahr. Mhm. Ich denke, ich bin in einer anderen Welt drin. Weißt du, das war vor 5 Wochen, sagst du, ne? Vor fünf Wochen ist sie... Seit 5 Wochen ist meine Oma tot. Genau, vor 5 Wochen ist sie gestorben. Genau. Ich glaube ja, dass du in einem regelrechten Schockzustand bist im Moment. Ja, ich glaube auch. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. In eine Klinik will ich nicht gehen. Sag doch nochmal, du hast es am Anfang ja schon erwähnt, wie sich das alles äußert, dein Unbehagen. Ja, also bei der ersten Panikattacke fing das so an, ich war bei meinem Freund in Koblenz und da haben wir dann halt auch eine ganze Nacht waren wir wach, haben sein Zimmer neu gestrichen und dann sind wir morgens zum Bahnhof gegangen, haben seine Mutter abgeholt und wir hatten halt morgens noch was Zeit, bis die kam. Dann standen wir da, ich dachte halt, ich kipp um. Mhm. Erst dachte ich, das wäre der Kreislauf, weil ich sowas auch vorher noch nie hatte. Mhm. Und ich dachte echt, ich sterbe und keiner hilft mir. Mhm. Ich wollte eigentlich nur noch ins Krankenhaus. Und hat sich das seitdem nochmal wiederholt, sowas Ähnliches? Ja, danach fing das in Zug an, seitdem habe ich auch Zugangst. Ja. Und danach bin ich halt durch die Zugangst nur noch zu Hause geblieben. Und jetzt habe ich auch schon mittlerweile ein bisschen Angst, alleine vor die Tür zu gehen. Ah. Was machst denn du? Du bist wahrscheinlich nur Schülerin, oder? Ich war bis April war ich auf einer Berufsschule. Mhm. Und danach bin ich dann in ein Praktikum gegangen, in den Pflegedienst, bis zu den Sommerferien. Ah ja. Und danach habe ich halt mich um meine Oma gekümmert. Und jetzt darf ich halt nicht mehr arbeiten vom Arzt aus. Weil du so angeschlagen bist. Ja, weil ich eine Attacke auch auf der Arbeit bekommen habe und das können die nicht verantworten. Ach so, wie kann ich mir das vorstellen, die Attacke auf der Arbeit? Ja, ich gehe am Wochenende immer als Aushilfe in eine Klinik, wo Menschen mit Herzkrankheiten sind. Und da bin ich allein in die Küche gegangen. Und dann auf einmal habe ich wieder gedacht, ich kipp gleich um. Dann bin ich zu den Schwestern oben und die haben dann gesagt, ja, das geht erstmal nicht. Die haben mich dann wieder nach Hause geschickt. Dann habe ich erstmal noch aber mit dem Arzt geredet. Ja. Ja. Also, Ramona, das sind ja alles ganz, ganz klare Warnsignale, die dein Körper und deine Seele dir da senden. Und auch verständliche Warnsignale nach dem Schock, den du erlitten hast. Das ist eine traumatisierte Situation, in der du im Moment dich befindest. Du bist eine junge Frau, die sich auch für Pflegeberufe interessiert. Ne? Da möchtest du ja rein, so habe ich es verstanden. Ja, also interessieren tue ich mich schon dafür, aber ich weiß nicht, ob das momentan das Richtige ist, weil ich meine Oma auch gepflegt habe. Genau, also momentan muss man da ja auch gar nicht drüber reden. Aber ich will damit sagen, dass du ja schon ein Gefühl hast, auch so für medizinische Themen. Ja. Ne, im weitesten Sinne. Deshalb, du hast gerade gesagt, du möchtest nicht zum Psychiater oder zum Psychologen gehen. Das schon, aber ich möchte halt nicht stationär in eine Klinik eingewiesen werden, weil ich finde, ich bin nicht verrückt. Also das ist eine normale Krankheit, die man auch so irgendwie bewältigen kann. Also pass auf, wenn man stationär eingewiesen wird, ist man noch nicht verrückt, sondern manchmal geht es einem so schlecht, dann geht es nicht anders. Aber das würde ich respektieren in deinem Fall, dass du das nicht möchtest und dass du das einfach ambulant angehst. Ich rate es dir ganz dringend, zu einem, vielleicht einem Traumatherapeuten zu gehen oder jemand, der mit solchen extremen Situationen, die einem Menschen widerfahren, auch gut professionell umgehen kann. Wir können dich gerne gleich im Nachhinein noch beraten, wo und wie du es anstellen könntest. Aber ich rate es dir ganz dringend. Ja, ich habe ja auch Tabletten schon verschrieben bekommen, ein starkes Antidepressivum, aber die will ich halt nicht einnehmen, weil ich halt auch viel zu viel Angst habe vor den Nebenwirkungen. Ja, deswegen ist erstmal ein Gespräch mit einem Psychologen, finde ich, das Allerbeste. Wenn man das vielleicht dann hinterher noch ein bisschen unterstützt mit einem leichten Medikament, kann man ja sehen, aber am Anfang sollte man reden. Ich finde deine Leistung aber auch toll, das muss ich dir aber auch noch sagen, dass du dich so um deine Oma gekümmert hast. Ja, wie gesagt, sie war mein Ein und Alles. Ja, natürlich. Umso schlimmer. Ja. Guck mal, du bist ja auch noch in einer ganz tiefen Trauerphase auch. Du hast deine Oma verloren. Das ist wie deine Mutter gewesen für dich, die Frau. Und dass man das alles mit 18 unter Umständen auch nicht so wegstecken kann, ist völlig normal, finde ich. Das kann man, solche schweren Schicksalsschläge kann man mit 40, 50 nicht wegstecken. Mit 18 manchmal vielleicht erst recht nicht, wenn man noch jung ist. Ja, das ist schwer. Ja, also, du musst jetzt richtig was tun. Du musst jetzt was für dich tun und für deine Seele, für deine Psyche. Das würde deine Oma so wollen. Die würde wollen, dass die Kleine wieder auf die Beine kommt, ne? Ja, ist nur schwer, da rauszukommen. Ja, jetzt werden wir dich im Hintergrund, mein Psychologe wird dich jetzt beraten, was du da am besten machen könntest. Du musst schnell in die Hände eines guten Therapeuten, finde ich. Ja. Ganz schnell. Und ich bin sicher, dass du dann auch diese Panikattacken verlieren wirst, zumindest am Anfang in den Griff kriegst und hinterher wirst du sie auch wieder verlieren. Bin ich ganz sicher. Ja. Ja? Hoffe ich. So, Romana, jetzt legst du bitte auf und der Henning, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich gleich an. Okay, vielen Dank. Von Herzen alles Liebe wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Nummer. Heute für unsere themenfreie Nacht oder domian@wdr.de. Und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Hier ist Elke und Elke ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Domian, ich möchte erstmal was zu der jungen Frau sagen, von die gerade angerufen hat. Ja. Und zwar hatte ich während meiner Ehe jahrelang Panikattacken und ich bin also rausgekommen durch Kliniken, das sind ja keine Psychiatrien, wo man da reinkommt, das sind ja psychosomatische Kliniken, weil sie so gesprochen hat, ich bin ja nicht verrückt, ich bin ja nicht in so eine Klinik. Und sie soll, das hat ja erst angefangen, ich habe das damals auch verschwitzt, weil ich dachte, es ging von selbst weg, aber es hat sich immer mehr verinnerlicht und wurde immer schlimmer. Je früher man anfängt, desto besser. Ja, mit der genau, Behandlung. Das würde ich dieser junge Frau raten. Ja, sehr gut, sehr nett von dir. Weil ich selbst auch erlebt habe, genau diese Symptome hatte ich denn auch, mit nicht mehr Zug fahren, nicht mehr rausgehen. Ja. Gut, Domian, bei Dein mir Thema. Geht es darum, und zwar, habe ich einen Lebensgefährten, der Demenz ist. Mhm. Und ich musste ihn leider vor einem Jahr, also jetzt am 11. November ist es ein Jahr, in eine Klinik bringen. Weil es nicht mehr ging zu Hause? Es ging, nein. Ich war selbst krank, ich konnte kaum noch laufen. Es stand also an, dass ich in den Rollstuhl lande. Ja. Und habe ich mit ihm auch darüber gesprochen, das konnte ich. Ich habe mit ihm die Klinik ausgesucht. Wollte er es auch dann? Ja, er wollte es selbst. Er hat es selbst gemerkt, dass es nicht mehr ging. Zwischenfrage noch, wie lange kennt ihr euch schon? Wie lange seid ihr Freunde? 20 Jahre. 20 Jahre, oh. Also das war also der beste Mann, den ich je kennengelernt habe. Also eine wichtige... Der hat mich von hinten bis vorne verwöhnt, also er ist jetzt 78. Ja. Ich habe also nach meiner Ehe, 26-jährigen Ehe, habe ich also so einen tollen Mann kennengelernt und wir haben gedacht, jetzt geht es aufwärts, die Rente ist da und jetzt unternehmen wir was und da passiert denn sowas. Mhm. Und ich bin natürlich auch in ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Und das sind ja Schübe, also es scheint schon vor 5 Jahren angefangen zu haben. Ja. Wie mir der Hausarzt das sagte, er fuhr einkaufen und fand nicht mehr nach Hause, ne? In ein Geschäft, wo er jahrelang sind wir da hingegangen, ne? Mhm. Und er fand auf einmal nicht mehr nach Hause, er verfuhr sich hier in der Stadt. Mhm. Naja, und ich weiß nicht, ich habe er wird sehr aggressiv. Also er ist jetzt ein Jahr in einem Pflegeheim? In einem Heim, nur für Demenzkranke. Im Heim für Demenzkranke. Und du besuchst ihn wahrscheinlich regelmäßig? Ich besuche ihn ein, zwei, je nachdem, wie meine Kinder, das ist in der Eifel, das Heim. Achso, und du wohnst weiter weg? Ich wohne in Stolberg, muss ich dazu sagen, kann ich ruhig sagen. Ja, in der Nähe von Aachen, ne? In der Nähe von Aachen. Mhm. Und... Erkennt er dich denn noch, wenn du kommst? Ja, ich telefoniere jeden Abend mit ihm, ich sage ihm jeden Abend gute Nacht. Mhm. Und er hat, wie du schon sagtest, das sind Schübe, ne? Es sind einmal, da ist er gut drauf, da kann ich ihm alles erzählen. Ja. Und dann wieder, ne, lass mich damit in Ruhe und naja. Ich muss ihm ich habe immer das Gefühl, ich muss ihm was erzählen. Und du hast auch das Gefühl, dass er in diesem Heim gut behandelt wird? Ja, ich weiß es nicht, Domian, ich weiß es nicht. Und zwar eine Situation jetzt. Ich dachte immer, das Heim hilft mir auch ein bisschen, ne, dass man ein bisschen, dass ich so eine, ich habe ja vorher damit mit dieser Krankheit nichts zu tun gehabt. Ne, und ich hatte gehofft, dass das Heim mich da ein bisschen unterstützt und mir klar macht, irgendwie, das ist halt so. Mhm. Und ich hänge nämlich auch ziemlich tief seit der Zeit in einem Loch. Das glaube ich. Ne, weil ich auch oft ein schlechtes Gewissen habe. Dass du ihn dort hingegeben hast. Dass ich ihn da hingegeben habe, ne, auch wenn er sagte ja. Und wie gesagt, ich habe viele Heime mit ihm angeguckt. Aber der wollte halt in die Natur. Aber du hast so gesagt, es ging wirklich nicht mehr. Nein, es ging nicht mehr. Ich konnte ja nicht mehr laufen. Sag mal, Elke, ist der Grund deines Anrufes... Ich weiß nicht, wo ich mich erkundigen kann und reden kann mit jemandem, wie ich diesen Mann behandeln kann. Also. Und zwar, er muss unbedingt zum Zahnarzt, weil ihm Zähne abgebrochen sind. Ja. Und wir waren vor 12 Jahren circa, waren wir mal bei einem Professor und haben da 3 Tage im Krankenhaus gelegen, haben uns die Zähne ziehen lassen, weil wir beide so unheimlich Angst haben vom Zahnarzt. Jetzt will er immer dahin, er hat auch Zahnschmerzen, ne? Und er wollte zu diesem Professor. Und ich kann ihm zum Beispiel nicht klar machen, dass der Professor nur noch privat arbeitet. Und ich habe aber geschafft, einen ganz kurzfristigen Termin zu bekommen in dieser Zahnklinik, wo natürlich jetzt andere Ärzte praktizieren. Ja. Der Professor, dem gehört zwar dieses aber sind die andere. Und der junge Mann, der war unheimlich nett und alles, und er hat denn da so gesessen und ich sagte noch, man sieht ihm gar nicht an, dass er dement ist, was der Mann sich auch vorstellt. Mein Lebensgefährte. Also du hast deinen Lebensgefährten mit dahin genommen. Ja, ich bin mit dem dahin. Ja. Mein Sohn hat uns dahin gefahren. Ja. Und ist es denn, hat er denn Vertrauen da? Nein, das hat er halt nicht. Mhm. Und dann sollte er, muss unbedingt 3 Zähne gezogen bekommen und muss aber vorher einen Abdruck gemacht bekommen. Ja. Ne? Und da fängt es an. Er schnallt es einfach nicht mehr, dass er dann keine Zähne mehr im Mund hat, wenn er den Abdruck nicht machen lässt. Ne? Das also, will er schon nicht. Es geht darum, dass du einfach Hilfe suchst, wie man am besten mit einem so dement erkrankten Menschen umgeht. Ich finde, also ich war schon drauf und dran. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt vor 4 Wochen, bin ich am Rücken operiert worden. Ich muss dir sagen, ohne Narkose, es war sehr schlimm. Also da haben sich Nerven entzündet und die wurden nicht verödet, sondern vereist. Oh. Und ich musste also bei vollem Bewusstsein, damit die nicht die falschen, die falschen Nerven treffen. Sag mal, Elke. Und naja, ich kann ja jetzt wieder laufen. Ja, mir kommt gerade eine Idee. Du sagst, du wohnst in der Nähe von Aachen in Stolberg. Ja. Du suchst konkrete Hilfe, quasi Beratung, wie man mit einem so erkrankten Menschen umgeht. Ich finde nichts hier. Ich verspreche dir, dass wir uns jetzt für dich schlau machen. Ja. Und wir versuchen dich auch heute Abend noch, heute Nacht noch zurückzurufen. Oh, das wäre also sehr so innerhalb der nächsten. Er sagt, da gehe ich nicht hin, so ein Schnösel. Er hat geschimpft am Telefon. Ja, klar. Da muss man speziell vorgehen. Und ich weiß nicht, wie man mit so Menschen umgehen muss. Also, und das Heim hilft mir nicht, obwohl da Demenzkranke sind. Das ärgert mich so. Das finde ich auch sehr ärgerlich. Eigentlich müssten die dich unterstützen. Ja, unterstützen und beraten. Ja, finde ich auch, genau. Also, wie ich das machen soll. Wir werden uns jetzt mal ein bisschen schlau machen. Oh, und rufen das dich wäre sehr innerhalb lieb, der nächsten halben Stunde zurück, okay? Oh, das ist ganz lieb. Elke, so machen wir das. Alles Gute dir und natürlich auch vom Herzen deinem Mann. Ja, dein Freund. Danke. Tschüss. Dir natürlich auch. Dankeschön. Ne? Tschüss. Tschüss. Nadine, 25. Guten Morgen, Nadine. Hi, Domian. Nadine, was geht's bei dir? Ja, und zwar bin ich seit 5 Jahren mit meinem Lebensgefährten zusammen. Wir haben 2 kleine Kinder, 3 und 2 Jahre alt. Mhm. Und er ist von Anfang an LKW-Fahrer, wo ich auch gut mit zurechtkomme. Er ist halt von Montag bis Freitag unterwegs. Quasi bin ich ja alleinerziehend dann. Und er ist halt wahnsinnig eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich bin angemeldet hier im Internet bei Wer kennt wen und Facebook. Mhm. Und das geht so, er kommt freitags nach Hause und setzt sich halt sofort an den Rechner, kontrolliert das, was ich geschrieben habe. Er kontrolliert meine E-Mails, er kontrolliert mein Handy, er ruft bei meinen Freunden an, was ich getan habe. Was ja extrem nervig ist, um nicht zu sagen unverschämt. Ja. Findest du auch? Ja, richtig, ganz genau. Da wird man doch auf die Dauer aggressiv, oder? Ja, richtig. Ja, würde ich. Ich würde aggressiv. Ja, Du machst nichts mit anderen Männern. Nein, 100% auf keinen Fall. So, das heißt, es ist ja ein ständiges Misstrauen, eine Unterstellung und das ist ja eine Beleidigung. Ja, richtig. Schimpfst du da schon mal und bist da, versuchst ihm auch mal die Grenze zu zeigen? Ja, schon. Wie reagiert er dann? Er wird laut und er meint, man müsste mich kontrollieren. Weil? Hat er denn irgendeinen Anlass zur Eifersucht? Nein, überhaupt nicht. Es ist nie irgendwas vorgefallen? Gar nicht. Du hast nicht mal irgendwie was gemacht? Nein. Umso schlimmer. Also ich darf auch jetzt zum Beispiel mit meiner Freundin nicht mal irgendwie rausgehen am Wochenende oder so. Ich muss dann halt zu Hause bleiben. Ich kann mal, ich meine, die 2 Kinder, die sind natürlich auch anstrengend. Na klar. Ne? Aber umso schöner ist es dann ja auch, wenn sich das mal ergibt, dass man da mal rausgeht, um sich ein bisschen abzulenken. Ja, richtig. Aber das kannst du dir nicht gefallen lassen, Nadine. Ist es in der letzten Zeit schlimmer geworden? Ja. Hm. Ja, also hast du eine Erklärung dafür, warum das schlimmer geworden ist? Das war so gewesen, ich hatte geschrieben gehabt mit einer Freundin im Internet und dann sagte sie so, ja, der und der ist auch da angemeldet und geh mal drauf. Und dann bin ich draufgegangen, weil sie sagte, schau mal, der hat sich total verändert und so. Und dann hat ich halt geguckt gehabt und Dann sagte er so, ja, warum warst du denn da drauf? Und derjenige hatte mich angeschrieben, ob das die Kinder von jemand anderes wären. Also quasi Missverständnis. Ja, richtig. Und ich hatte dann halt zurückgeschrieben, ja, das sind nicht die Kinder von dem und dem. Ja. Und dann hatte ich das halt gelöscht gehabt. Aber er hatte halt, ich war so dusselig und habe diesen Postausgang da nicht gelöscht gehabt. Und dann sagte er so, ja, warum verheimlichst du mir da was? Und so kam es in die Gänge. Ja, richtig. Verstehe. Und dich muss man kontrollieren. Also man löscht ja schon Sachen. Und von meiner Seite aus erstmal jetzt spontan die Reaktion, das geht so nicht weiter und das darfst du dir nicht gefallen lassen. Jetzt müssen wir irgendwie nach einer Lösung suchen. Die Sendung ist aber jetzt gleich rum. Ich gucke auf die Uhr, ein paar Sekunden noch. Wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Ja, alles klar. Dann sagen wir bis gleich. Ja, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht, Nami Strack. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Wieder ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Zeit.